بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نام الله بس على بامس فم هاتسيجن In seinem Namen beginnen wir seinen Segen ersuchend. Alles so gewährt Allah, dem Herrn der Welt, in Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit. Sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nachdem wir im letzten Unterricht gesprochen haben über diejenigen Dinge, die das Fasten annullieren, auf Arabisch nennt man das Naqid, beziehungsweise im Plural Nawaqid, reden wir heute über Dinge, die während des Fastens erlaubt sind, oder erwünscht sind oder verabscheuungswürdig und makruh sind. Natürlich könnte man aus der Tatsache, dass bestimmte Dinge, die wir bereits erfahren haben, das Fasten annullieren, schlussfolgern, dass alles andere während des Fastens erlaubt ist. Aber manchmal ist es nicht so eindeutig und es stellt sich die Frage, ist diese und jene Sache zwar, auch wenn es zwar nicht zu essen ist, ist es aber gesetzlich gesehen, als würde man etwas essen. Und das Beispiel, was wir beim letzten Mal bereits erwähnt haben, darauf hingewiesen haben, ist die Sache mit der Spritze. Wenn jemand sich etwas in seine Vene oder ähnliches spritzen lässt, dann hat er nicht unbedingt etwas wirklich gegessen oder wirklich getrunken, aber hat etwas zu sich genommen. Und die Frage ist gewesen, ist dieses sich zunehmen genauso wie das Essen und Trinken? Und deswegen kann man nicht nur aus den Naqid das Siyam automatisch schließen, dass alles andere erlaubt ist. Und so macht es Sinn, dass man auf einige spezielle Angelegenheiten hinweist. Eine dieser Angelegenheiten ist es, den eigenen Speichel zu schlucken. Der eigene Speichel ist bekannterweise diese Flüssigkeit, die sich im Mund des Menschen bildet. Und diese Flüssigkeit, wenn man sie gewöhnlicherweise schluckt, gibt es keine Diskussion darüber. Es ist auch nicht interessant zu diskutieren, ob das Fasten dadurch ungültig wird oder nicht. Denn es gibt niemanden, der von dieser Angelegenheit verschont bleibt. Insofern kann es nicht sein, dass das Schlucken des Speichels zur Ungültigkeit des Fastens führt. Aber wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass man auch gemäß der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala, seinen Speichel sammeln darf. Man darf ihn ansammeln und dann runterschlucken. Es ähnelt zwar einem Trinken, es ist aber nicht wie das Trinken, denn genauso wie man wenig Speichel nach und nach schlucken darf, darf man es auch sammeln und dann auf einmal herunterschlucken. Das eine ist nichts anderes als das andere, beziehungsweise ein Teil davon. Und diese mehrere Teilereignisse zusammen machen das Fasten nicht ungültig, genauso wie ein einzelnes dieser Ereignisse oder ein einzelnes dieser Teile das Fasten auch nicht ungültig machen würde. Insofern haben wir damit kein Problem. Ein anderer Fall ist, wenn jemand seinen Speichel sammeln würde, allerdings außerhalb des Mundes. Und das bedeutet nämlich, dass es seinen Körper verlassen hat. Es hat seinen Körper verlassen. Und wenn es seinen Körper und seinen Mund verlassen hat, wie wir gelernt haben, ist der Mund bei manchen Gelehrten zählt er als Teil Inneres des Körpers und bei manchen zählt es als Teil Äußeres des Körpers. Deswegen sagen wir ausdrücklich, wenn er den Körper und den Mund verlassen hat, und man nimmt den Speichel wieder zu sich, dann würde dadurch das Fasten zweifellos ungültig werden. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala. Genauso gerade, wie man etwas Fremdes seinem Körper über den Mund zufügen würde. Gemeint ist natürlich, wenn man es schluckt. Die zweite Angelegenheit, da wir im Kopfbereich sind, gibt es eine zweite Flüssigkeit, die dem Fastenden für den Fastenden interessant ist, und das ist der sogenannte Nasenschleim, auf Arabisch ein Nuchama. Denn dieser Nasenschleim, der von der Nase hinunterläuft und manchmal in den Magen direkt gelangt und manchmal allerdings über den Mund in den Magen gelangt. Dieser Nasenschleim, auf Arabisch Nuchama, hat zwei Fälle. Der erste Fall ist, dass er flüssig ist, quasi wie der eigene Speichel. Flüssig wie Wasser, wie der eigene Speichel. Das ist der Fall, wenn jemand erkältet ist. Dann läuft ihm die Nase und dann ist der Schleim flüssig. Und diese Art von Nasenschleim macht das Fasten nicht ungültig, hat also keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Fastenden. Der zweite Fall, und natürlich gemeint ist, solange es im Körperinneren bzw. den Mund nicht verlassen hat. Wie beim Speichel das Gleiche. Der zweite Fall ist, dass dieser Schleim schleimig ist und dieser Nasenschleim dickflüssig ist. In diesem Fall unterscheiden wir verschiedene Situationen. Der erste Fall ist, dass er den Mund verlassen hat. Und man würde es hinterher wieder zu sich nehmen, dann wäre es gerade so, wie man Speichel den Mund, wie der Speichel den Mund verlassen hat, und man schluckt ihn, dann natürlich wird das Fasten dadurch ungültig. Der zweite Fall ist, wenn man den Nasenschleim direkt runterschluckt und er nicht in den Mund gelangt und auch nicht, schon gar nicht erst den Körper und den Mund verlassen hat. Wie jemand, der von seiner Nase ist, direkt runterzieht in seinen Magen. In diesem Fall ist das Fasten gemäß der Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, bleibt es gültig. Und das Problem ist, wenn es in den Mund gelangt. Das Problem ist, wenn es in den Mund gelangt, da betrachten manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, diesen Mund als Körperäußeres und dementsprechend würde das Fasten dadurch ungültig werden. Die nächste Angelegenheit ist, wenn man nicht etwas tatsächlich hinunterschluckt, sondern nur etwas in den Mund bekommt, es aber nicht körpereigene Flüssigkeit ist, sondern etwas Fremdes ist von draußen, wie zum Beispiel Essen, das man kostet. Jemand kocht am helllichten Tag von Ramadan, während er fastet, und will das Essen kosten, in der Hinsicht, ob es genug Salz hat und so weiter und so fort. Wenn er das in den Mund nimmt zum Kosten und dann hinunterschluckt, ist sein Fasten gemäß der Übereinkunft der Ulama natürlich ungültig. Aber was ist, wenn er es nicht runterschluckt und es nur in den Mund gekostet hat und danach wieder ausspuckt? Auch in diesem Fall ist das Fasten, gemäß der richtigeren Ansicht gültig, denn solange dieses Essen oder Trinken die Epiglottis nicht überquert hat, passiert hat, können wir auch nicht das Fasten als ungültig bezeichnen. Die nächste Angelegenheit ist ein Kaugummi, das man kaut. Die Kaugummis sind unterschiedlicher Art. Es gibt Kaugummis, bei denen natürlich die Substanz sich im Mund auflöst und mit dem Speichel vermengt und man dadurch diese Substanz runterschluckt. Zweifellos ist diese Art von Kaugummis das Fasten annullierend. Aber es gibt auch Arten von Kaugummis, die sich nicht lösen und die man nur kaut, damit man den Mundspeichel provoziert, und er löst sich nicht auf und folglich schluckt man auch nichts herunter. Und wenn man nichts runterschluckt von dem, was man in seinem Mund hat, und diese Sache auch keine Geschmacksstoffe abgibt, gibt es keinen Grund, dass man das Fasten dafür für ungültig erklärt. Diese Fallunterscheidung ist wichtig, denn normalerweise denkt man bei einem Kaugummi an etwas, das Geschmack hat und das man zu sich nimmt, weil es, wie gesagt, sich löst oder ähnliches. Ein weiterer Fall, bei dem man eine fremde Substanz in den Mund bekommen kann und wo sich auch die Frage stellt, ob das Fasten dadurch ungültig wird oder nicht, ist das Küssen. Wenn jemand einen anderen Menschen küsst, gemeint natürlich auf den Mund, denn wenn es auf der Backe ist oder auf dem Kopf oder auf der Hand, wie man das bei manchen Situationen bei Eltern macht oder ähnliches. Diese Situation ist nicht relevant, weil dadurch keine Körperflüssigkeit und nichts Fremdes in den eigenen Körper gelangt. Die Frage ist aber, wenn der Kuss von Mund zu Mund stattfindet. In dieser Angelegenheit sind manche Ulama, rahimahullah ta'ala, der Meinung, dass diese Sache während des Fastens grundsätzlich makruh ist, das heißt, dass es hassenswert ist und man es unterlassen soll, weil es zu zur Ungültigkeit des Fastens führen kann. Und das bedeutet, dass es an sich das Fasten nicht annulliert. Und der Beweis dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zu küssen und zu liebkosen, während er fastete. Er hatte sich aber von euch allen am besten im Griff. Und daraus haben die Ulama rahimahumullah ta'ala abgeleitet, dass das Küssen während des Fastens nicht für alle Menschen gleich ist, sondern derjenige, der küsst, küsst entweder jemanden, bei der es zu einer Erregung kommen kann, wie die eigene Ehefrau. In diesem Fall unterscheiden wir zwischen jemandem, der sich im Griff hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Menschen seinesgleichen, oder andere, die sich nicht im Griff haben und bei denen eventuell das Fasten dadurch ungültig werden kann, weil das Verlangen dadurch größer wird. Im ersten Fall ist es dann erlaubt, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Im zweiten Fall ist es nicht erlaubt, weil eine Sache, die zu Verbotenem führt, ist ebenfalls verboten. Und in diesem Fall findet, dieser Fall ist speziell und anders als das Essen kosten, denn beim Essen kosten schluckt man nichts herunter. Aber beim Küssen kann es sein, dass Flüssigkeit ausgetauscht wird und dass man tatsächlich etwas, eine Fremdflüssigkeit zu sich nimmt, und die Scharia hat solche Sachen verziehen und erlaubt, gemäß der Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das gilt auch genauso in Bezug auf das Mundwaschen während des Fastens, wenn man sich für die Gebetswaschung wäscht. Denn wenn man sich für die Gebetswaschung wäscht, muss man die Madmada gemäß der Sunna vollziehen, um die vollkommene Belohnung zu erhalten. Und während der Madmada ist es unvermeidlich, dass Wasserüberreste vom Wasser sich mit dem Speichel vermischen und dass man diesen schluckt. Aber die Scharia sieht über diese Kleinigkeiten hinweg. Und der Beweis ist die erstens die Umsetzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt, denn wenn man jedes Mal dafür sorgen müsste, dass man auf keinen Fall auch nicht einen kleinen Tropfen davon schluckt während dem Wudu, dann wäre das eine große Erschwernis und hätte ausdrücklich überliefert werden müssen, damit man das wirklich auch vermeidet. Die nächste Angelegenheit ist, dass während des Fastens gibt es Dinge, die man besonders vermeiden sollte. Die sind verboten, auch wenn man nicht fastet, aber gerade während des Fastens sollte man sie erst recht vermeiden. Und dazu gehören Sünden wie das Lügen oder über seinen Bruder in seiner Abwesenheit schlecht zu sprechen, auf Arabisch Riba, oder ähnliches. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat solche Dinge grundsätzlich verboten. Allerdings während des Fastens hat er alaihi salatu wassalam auf die Sünden besonders hat er besonders darauf hingewiesen, diese Sünden zu unterlassen. Denn wir lernen ja durch das Fasten Abstand zu halten und uns zurückzuhalten vor Dingen, die Allah azza wa jall uns grundsätzlich erlaubt hat, wie zum Beispiel das Essen und das Trinken und der Geschlechtsverkehr mit der eigenen Ehefrau und so weiter. Und trotzdem sind diese Dinge während des Fastens verboten. Dinge, die eigentlich mubah sind, sind während des Fastens haram. Wenn das für die mubah Dinge gilt während des Fastens, dann erst recht für Dinge, die sowieso haram sind. Egal, ob man fastet oder ob man nicht fastet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf deutlich hingewiesen, dass man sich davor hüten sollte, große Sünden oder auch kleine Sünden während des Fastens zu begehen, denn dies könnte ein Grund dafür sein, dass Allah Azza wa Jal das Fasten nicht von einem annimmt. Auch wenn diese Dinge, wie die Fuqaha sagen, das Fasten nicht gesetzlich gesehen annullieren, so ist aber immer noch ein Unterschied zwischen der gesetzlichen Gültigkeit einer Ibadah und der Tatsache, ob Allah Azza wa Jal sie annimmt. Und das nennt man Al-Qabul. Wenn jemand eine Ibadah gültigerweise verrichtet hat, heißt es noch nicht zwingend, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch dafür belohnen wird. Denn es kann sein, dass er nur seine Pflicht erledigt hat und dass er nicht nach dieser Ibadah gefragt wird, in dem Sinne, warum hast du sie nicht getan? Aber dafür belohnt zu werden, oder mit anderen Worten, dass Allah Azza wa Jalla diese Ibadah von einem annimmt, das sind zwei Paar Schuhe. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass während des Fastens, und das gehört zu dem, was wir gerade eben erwähnt haben, dass man während des Fastens besonders Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen hat. So sehr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen hat, dass wenn wir angegriffen werden, verbal angegriffen werden, jemand ein Streitgespräch sucht, dass wir diesen Gesprächen aus dem Weg gehen sollen und die Person darauf hinweisen sollen, dass wir am Fasten sind, auf dass sie durch ihren Iman und durch diese Anordnung oder durch diesen Hinweis auf das Fasten von der Sünde abgeschreckt wird. Und so sagte Abu Huraira radiallahu ta'ala an, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten ist ein Schutz vor der Hölle. Deswegen soll man währenddessen nichts Übles reden und auch niemanden angreifen. Und sollte jemand einen bekämpfen oder beleidigen, soll man zweimal sagen, ich faste. Und das gläubige Herz, das so eine Aussage hört, auch wenn sie vorhatte, eine Sünde zu begehen, wird davon durch solche Worte abgehalten. Ebenso gehört es zu den erlaubten und erwünschten Taten während des Fastens, oder besser gesagt während der Fastenzeit, die Sahur-Mahlzeit einzunehmen. Die Sahur-Mahlzeit, das Wort Sahur kommt von der Wurzel Sin, Ha und Ra. Und Sin, Ha, Ra steht immer für Dinge, die nicht offensichtlich sind, Dinge, die unklar sind, Dinge, die verborgen sind, Dinge, die fein sind. Wie zum Beispiel in diesem Fall As-Sahur. As-Sahur ist eine Mahlzeit, die zur Sahar-Zeit eingenommen wird. Die Sahar-Zeit ist die letzte Sechstel der Nacht. Und wie weiß man das letzte Sechstel der Nacht? Das herauszufinden ist nicht einfach. Natürlich mit der heutigen Uhr ist es relativ einfach, aber gerade damals herauszufinden, wann das letzte Sechstel der Nacht begonnen hat, war keine einfache Angelegenheit. Und das kann man natürlich wissen durch die Stellung der Sterne, aber solche Dinge sind den meisten Menschen verborgen und deswegen nennt man diese Zeit Sahur-Zeit und die Mahlzeit nennt man Sahur und die Zeit nennt man Sahar. Und in dieser Zeit die Mahlzeit einzunehmen, das heißt, bevor man beginnt zu fasten, ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und die Sunna ist es, diese Mahlzeit so spät wie möglich hinauszuschieben. Erstens, weil der Prophet so gemacht hat, alaihi salatu wassalam. Zweitens, weil der Name Sahur passt nur, wenn man es auch zur Sahur-Zeit oder zur Sahar-Zeit einnimmt. Genauso wie jemand sagen würde, jemand er nimmt sein Mittagessen ein, dann muss das um die Mittagszeit sein. Passt nicht, dass sein Mittagessen zur Frühstückszeit einnimmt. Da würde man das nicht nennen, so bezeichnen. Und natürlich auch logisch gesehen ist das eine wunderbare Vorbereitung auf das eigentliche Fasten an sich. Der weitere Vorteil dieser Sahur-Mahlzeit ist, dass man, wenn man diese einnimmt, das Fajr-Gebet nicht verpasst. Denn nachdem man die Sahur-Mahlzeit eingenommen hat, dauert es nicht lange, bis der Muadzin zum Morgengebet ruft und dann begibt man sich schon zur Moschee zum Gebet und verrichtet das Gebet in der Gemeinschaft. Insofern liegt in dieser Mahlzeit viel Gutes. Ebenso gehört es zur Sunna, während der Fastenzeit am Ende des Fastens das Fasten möglichst früh zu brechen und dass man nicht zu lange damit wartet, nachdem die Sonne untergegangen ist. Und sobald die Sonne untergegangen ist, soll man sein Fasten brechen, egal ob der Muadzin den Adhan ausgerufen hat oder noch nicht. Sahl ibn Sa'ad radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, den Menschen geht es so lange gut, solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. das Gegenteil vom Fastenbrechen oder vom frühen Fastenbrechen ist der sogenannte Wisal. Das ist, dass man länger fastet als nur bis zum Sonnenuntergang und sogar mehrere Tage hintereinander fastet. Darüber werden wir gleich sprechen, inshallah ta'ala. Wenn man sein Fasten bricht, ist es authentisch überliefert mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man eine bestimmte Reihenfolge hat, in der man vorgeht. Und zwar sagte Anas radiallahu ta'ala anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte sein Fasten vor dem Gebet mit ein paar Rutab-Datteln zu brechen. Wenn er keine Rutab-Datteln hatte, brach er das Fasten durch Tamr-Datteln. Und wenn er keine Tamr-Datteln hatte, hat er einfach mehrere Hände voll Wasser getrunken oder genommen. Die Datteln verlaufen verschiedene Stadien. Und das erste Stadium ist Al-Balah. Und danach kommt Rutab und danach kommt Tamr. Und das heißt, Tamr ist das reifeste Stadium. Und es gibt Dattelsorten, die man im ersten Stadium isst, und es gibt Datteln, die man im zweiten Stadium am besten isst, und es gibt Datteln, die man im dritten Stadium am besten isst. Und deswegen, das ist die Reihenfolge, die im Hadith erwähnt worden ist, entweder Rutab, wenn man keine Rutab-Datteln hat, dann eben Tamr, und danach, wenn man das auch nicht hat, dann trinkt man Wasser. Und die Datteln, die meisten Datteln, die ich bis jetzt gesehen habe, hier bei uns in Deutschland, was die Leute zu sich nehmen, das ist das letzte Stadium, also das Stadium Tamr. Die anderen Stadien, die sind, schmecken anders und sehen auch anders aus. Wie dem auch sei, wenn man keinen Dattel hat, dann nimmt man Wasser zu sich. Das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sollte man sein Fasten durch irgendetwas anderes brechen, wodurch das Fasten ungültig wird, ist es gültig und kein Problem und erlaubt und mubah. Also wenn jemand sagt, statt Datteln breche ich mein Fasten, indem ich Fleisch esse oder indem ich Reis esse oder indem ich eine Suppe trinke oder indem ich Orangensaft trinke oder indem ich Milch trinke. All diese Sachen, alles was das Fasten ungültig macht, ist erlaubt, sobald die Fastenzeit vorbei ist. Nur wenn jemand diese Möglichkeit hat, macht es keinen Sinn, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wegzulassen. Deswegen soll man mindestens eine Dattel erstmal essen und danach kann man zu sich nehmen, was man möchte. Und natürlich auch die Anzahl der Datteln in ungerader Anzahl in Witr ist auch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith, den wir gerade gelesen haben, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nachdem die Sonne untergegangen ist, zuerst einmal sein Fasten gebrochen hat mit ein paar Datteln. Danach hat er sein Maghrib-Salah verrichtet und danach ist nichts mehr überliefert in diesem Hadith. Deswegen, wenn man danach seine Mahlzeit zu sich nehmen möchte, ist es kein Problem und erlaubt. Und in anderen Ländern sind die Leute gewohnt, dass sie ihre richtige Mahlzeit erst nach dem Isha und nach dem Tarawih zu sich nehmen. Das ist alles keine enge Angelegenheit. Aber es ist keine Sunna und widerspricht ihr, dass man erst einmal, nachdem die Sonne untergegangen ist, sein Fasten nicht nur bricht und dann auch gleich seine Mahlzeit zu sich nimmt. Denn das Maghrib-Gebet ist Sunna, dass man es am Anfang der Zeit verrichtet. Und ein paar Datteln zu essen, dadurch verschiebt sich das Salat nicht vom Anfang der Zeit. Aber wenn man seine Mahlzeit zu sich nehmen würde, halbe Stunde oder mehr oder weniger, dann würde man dadurch die beste Zeit des Maghrib-Gebetes verpassen. Und deswegen steht das also im Widerspruch zur überlieferten Sunna über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls ist überliefert worden, dass man ein bestimmtes Bittgebet spricht. Und bei diesem Bittgebet, dieses Bittgebet ist erstmal deswegen so wertvoll, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Bittgebet dreier Personen wird erhört, das des Fastenden, des ungerecht Behandelten und das des Reisenden. Und das, was man als Bittgebet spricht und über authentische Briefe sollte, dass man sagt, auf Arabisch, ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Das heißt sinngemäß übersetzt auf Deutsch, der Durst ist fortgegangen, die Adern feucht geworden und die Belohnung steht inshallah fest. Diesen Dua lernt man auswendig und auch die Bedeutung dazu. Und sollte man diesen Dua nicht sprechen, nicht können, dann kann man ihn natürlich auch ablesen. Aber der Muslim gerade im Ramadan hat 30 Tage lang die Möglichkeit, diesen Dua aufzusagen, damit er ihn inshallah ta'ala auswendig lernt und sein Dua-Vokabular erweitert. Nun haben wir inshallah ta'ala im Monat Ramadan gefastet und Allah hat inshallah ta'ala unser Fasten angenommen. Und es gibt Leute, die manche Tage im Ramadan nicht fasten konnten. Und so ist die Frage, welche Regeln und Themen gibt es im Zusammenhang zu diesem Thema, dass eine Person Tage vom Ramadan nachzuholen hat. Zunächst einmal, wenn man Tage vom Ramadan nachholen möchte, beginnt diese Zeit erst ab dem zweiten Shawwal. Denn der erste Shawwal ist ein Eid-Tag und verboten an diesem Tag zu fasten. Und ab dem zweiten Tag ist der Eid also vorbei. Eid nach Ramadan ist nur ein Tag. Und ab dem zweiten Tag darf man Tage vom Ramadan nachholen oder auch seine 6 Tage von Shawwal fasten, wie man möchte. Wie dem auch sei, ab dem zweiten Tag ist das Fasten wieder erlaubt. Mit anderen Worten, man darf ab dem zweiten Tag Ramadan-Tage nachholen und hat Zeit bis zum darauffolgenden Ramadan. Diese Art von Wajib nennt man Wajib Muwassa'. Das heißt, es ist eine Art von Pflicht, die nicht sofort zu verrichten ist. Im Gegensatz zum Fasten im Ramadan selbst. Im Fasten im Ramadan muss man an den entsprechenden Tagen fasten, hat keine Möglichkeit, das hinauszuschieben. Wenn man Tage vom Ramadan nachholt, braucht man gemäß der Übereinkunft der Ulama, rahimahullah, diese Tage nicht hintereinander zu fasten, sondern wenn man 3 Tage zum Beispiel nachzuholen hat, darf man am zweiten Tag von Shawwal zum Beispiel fasten, dann einen Monat später und dann nochmal 3 Monate später. All dies ist kein Problem, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten und darin hat er nicht gesagt, dass man sie hintereinander verrichten muss. Denn es könnte jemand argumentieren und sagen, Al-Qada'u yahkil Ada'. Das heißt auf Deutsch übersetzt ist eine Regel, sie lautet, wenn man etwas nachholt, holt man es so nach, wie wenn man es rechtzeitig verrichten würde. Beispiel, diese Regel gilt auch für viele Fälle. Zum Beispiel stell dir mal vor, du hast dein Fajr-Gebet verpasst und du stehst auf, nachdem die Sonne aufgegangen ist. In diesem Fall verrichtest du dein Qada, dein nachgeholtes Salah, genauso wie wenn du es zeitgemäß verrichtest. Al-Qada, Yahki, Al-Ada. Und du betest genau 2 Raka'a und du sprichst auch die Iqama vor dem Salah und du sprichst in der ersten Raka'a liest du laut, in der zweiten Raka'a liest du ebenfalls laut und du darfst das Gebet auch in der Gemeinschaft verrichten und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Angelegenheiten gelten beim Nachholen genauso wie wenn du es zeitgemäß verrichtet hast. Beim Fasten könnte man das auch anwenden, diese Regel, aber eine weitere Regel besagt, wenn wir eine Ayah haben, die einer Regel widerspricht in einem bestimmten Fall, dann wenden wir die Ayah darauf an und nicht die erwähnte Regel. Das heißt, die Aam-Aussage im Koran al-Karim hat Vorrang gegenüber der erwähnten Regel. Wenn man nachfastet, fastet man entweder für sich selbst oder man fastet für jemanden anderes nach. Wenn man für sich selbst nachfastet, so haben wir darüber gerade eben gesprochen, und das ist erlaubt. Sogar muss man Tage, die man Ramadan nicht gefasst hat, nachholen grundsätzlich. Der zweite Fall ist, dass man für jemanden anderes nachfasten möchte. Jemand ist beispielsweise verstorben und hat bestimmte Tage im Ramadan nicht gefastet. Hierbei kommt es erst einmal darauf an. Erster Fall, diese Person hat nicht gefastet aus einem rechtmäßigen Grund, wie zum Beispiel, weil sie krank war. Und so hat sie das Fasten hinausgeschoben bis an den Tag, an dem sie wieder gesund wird. Aber dieser Tag ist nie gekommen und der Tod hat ihn ereilt. Und so hat er bestimmte Tage vom Ramadan nicht gefastet. Was macht man in diesem Fall? In diesem Fall braucht man für den Verstorbenen nicht nachfasten. Denn der Verstorbene selbst war nicht zum Fasten verpflichtet. Dann braucht auch niemand für den Verstorbenen im Nachhinein nachfasten. Der zweite Fall ist, dass eine Person das Fasten hinausgeschoben hat, allerdings zu Unrecht. Das heißt, sie wollte nachfasten. Sie hätte auch die Möglichkeit dazu gehabt, hat es aber nicht getan. Eine Person hat also unentschuldigt nicht nachgefastet. Beispiel dafür: Jemand hat einen Tag im Ramadan nicht gefastet und hat gesagt, ich mache das später. Und dann hat er diesen Tag hinausgeschoben, bis der darauf folgende Ramadan eingetroffen ist und er immer noch diesen einen Tag nicht nachgeholt hat. Und dann verstirbt er. Zweifellos lastet auf ihn in diesem Fall die Sünde, denn er hätte es vor dem darauf folgenden Ramadan nachholen müssen. In diesem Fall sind die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, der Ansicht, dass man für den Verstorbenen nicht nachfastet, sondern dass man von seinem Erbe Geld nimmt und damit für jeden Tag, an dem der Verstorbene nicht gefastet, einen Bedürftigen speist. Das heißt also, wie auch zu Lebzeiten, dass Speisen in manchen Fällen, und zwar wenn man nicht fasten kann, das Fasten ersetzt. Genauso, wenn man gestorben ist, kann man nicht mehr fasten. Also ersetzt auch hier das Speisen das Fasten. Das ist die Ansicht der Mehrheit, beziehungsweise der allermeisten Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Nun gehen wir über zu dem freiwilligen Fasten, was für uns inshallah ta'ala letzte Kapitel, und zwar das freiwillige Fasten, auf Arabisch Siyam Tatawwu' oder Siyam Nafila, wie man möchte. Genauso wie Allah Azza wa Jal in Bezug auf die Tahara, den Wudu, den Ghusl, freiwillige Ibadat oder uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns ihm freiwillig nähern mit guten Taten. Beispiel: jemand hat Wudu, die Gebetszeit trifft ein, er macht den Wudu aber trotzdem ein weiteres Mal. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala, oder zum Beispiel der Ghusl ist manchmal verpflichtend, wie nach der Janaba oder in der Janaba, manchmal auch freiwillig, wie jemand, der zum Beispiel bei der Mehrheit der Ulama, zum Beispiel am Freitag, ist man nicht Junub, aber trotzdem ist es eine Sunna, dass man den Ghusl vollzieht. Insofern gibt es nicht nur beim Tahara, sondern auch beim Salah, wie wir erfahren haben, auch bei der Zakah und ebenfalls beim Siyam gibt es nach der Fard-Ibadah gibt es auch eine freiwillige Ibadah. Auf Arabisch Tatawwu' oder Nafila, oder das Menschen nennen auch Sunna und so weiter und so fort. Bei der man, oder durch eine Tat, durch die man die Möglichkeit hat, sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur zu nähern, sondern auch, dass man seine Sünden dadurch getilgt bekommt und man nähert sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bzw. seiner Sunna, und dadurch füllt man auch die Mängel, die man in seinem Pflichtfasten hatte. Denn genauso wie beim Salah wird auf die freiwilligen Gebete geschaut, wenn man Mängel hatte bei dem Pflichtsalah. Das heißt, genauso wie beim Fasten schaut Allah subhanahu wa ta'ala auch auf das freiwillige Fasten, wenn es Mängel gab beim Pflichtfasten. Beim freiwilligen Fasten gibt es zwei Arten von Fasten, genauso wie wir auch beim freiwilligen Gebet zwei Arten von Gebeten hatten. Wir hatten Mutlaq Nafila, absolute, uneingeschränkte Nafila-Gebete, und wir hatten eingeschränkte Nafila-Gebete, Nafila Muqayyada. Und das gleiche gilt auch in Bezug auf das Fasten. Entweder es gibt keinen Anlass für das Fasten, außer die bloße Annäherung zu Allah Azza wa Jal, wie jemand, der sagt, am kommenden Sonntag möchte ich für Allah Azza wa Jal fasten, ohne dass dieser Tag auf irgendeinen bestimmten Tag fällt. Der zweite Fall ist, dass er, das heißt der Fastentag, mit einer bestimmten Ursache in Verbindung gebracht wird. Diese zwei Arten von Fasten gibt es, und wir wenden uns erst einmal dem, wir wenden uns natürlich nicht nur erstens, sondern wir wenden uns grundsätzlich dem eingeschränkten Fasten zu, weil dem Mutlaq-Fasten, dem uneingeschränkten Fasten, haben wir gesagt, du kannst jederzeit fasten für Allah subhanahu wa ta'ala, solange es keinen Grund für ein Verbot gibt, wie zum Beispiel am Eid-Tag, wie wir erwähnt haben. Deswegen ist es viel interessanter zu schauen, wann sind die Tage, an denen man fasten sollte, wann sind die Tage, auf die das Sunna ausdrücklich hingewiesen worden ist. Weil wenn jemand sein Pflichtfasten erfüllt hat und möchte jetzt freiwillig sich Allah azza wa jalla nähern, und er sagt, ich möchte inshallah nächsten Sonntag fasten für Allah subhanahu wa ta'ala, dann fragen wir ihn, warum am Sonntag? Sagt er, weil ich möchte mich Allah nähern. Gibt es einen bestimmten Grund am Sonntag? Sagt er, nein. Dann sagen wir, dann mach nicht am Sonntag, mach lieber am Montag. Denn am Montag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen, dass es Sunna ist, an diesem Tag zu fasten. Deswegen, das ist der Sinn, dass wir uns eher über das eingeschränkte Fasten, über das Siyam, Al-Muqayyad, unterhalten. Es gibt verschiedene Sunna-Handlungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Fasten. Dazu gehören die Ayyamul Bird, die sogenannten weißen Tage. Damit sind die Tage gemeint, an denen der Mond im Zustand des Vollmondes ist. Nun, das ist eben der 13., 14. und 15. eines Monats. Und gemeint natürlich eines Mondmonats und nicht eines Sonnenmonats. Und an dieser Stelle zeigt sich, dass zu wissen, wann ein Mondmonat beginnt, ist nicht nur relevant für den Beginn von Ramadan und sein Ende, sondern auch für jeden anderen Monat im Jahr. Gerade für die Leute, die diese Art von Fasten umsetzen möchten. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu sagte, mein innigster Freund hat mir drei Sachen ans Herz gelegt. Ich soll sie, bis ich sterbe, nicht unterlassen. Das Fasten an drei Tagen eines jeden Monats, das Duha-Gebet und das Witr-Gebet vor dem Schlafen zu verrichten. Entscheidend ist, die drei Tage zu fasten an jedem Monat. Diese Aussage von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu kann man auf zwei Arten umsetzen. Die erste Art, dieses Fasten umzusetzen, ist, wenn man diese drei Tage mitten im Mondmonat fastet, am 13., 14., 15., an den sogenannten Ayyam al-Bird. Das ist aber nicht zwingend notwendig, um diesen Hadith umzusetzen. Ich kann auch irgendwelche drei Tage im Monat fasten, und dann habe ich auch diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, wie überliefert ist, umgesetzt. Insofern haben wir zwei verschiedene Arten von Sunna. Entweder man fastet irgendwelche drei Tage im Monat, oder man fastet genau diese drei Tage, 13., 14. und 15., oder man macht beides. Das ist alles kein Problem, denn das Fasten ist grundsätzlich eine erlaubte Ibadah an jedem Tag, es sei denn, es gibt einen Beweis für das Verbot. Eine weitere Art zu fasten erfahren wir durch den Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala, in dem er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Tore des Paradieses werden jeden Montag und Donnerstag geöffnet. Dann wird jedem Diener, der Allah nichts beigesellt, vergeben. Außer einer Person, zwischen der und ihrem Glaubensbruder ein Streit besteht. Es wird gesagt, gewährt diesen beiden Aufschub, bis sie sich versöhnt haben. Gewährt diesen beiden Aufschub, bis sie sich versöhnt haben. Gewährt diesen beiden Aufschub, bis sie sich versöhnt haben. Insofern ist das Fasten montags und donnerstags eine Sunna. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf den Grund hingewiesen, nämlich, dass an diesen beiden Tagen Tore des Paradieses geöffnet werden. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch dieses Fasten uns eine Möglichkeit gegeben hat, ins Paradies zu gelangen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala an diesen Tagen eher vom Diener annehmen wird und eher ihm seine Sünden vergeben wird, wenn er diesen Tag abschließt mit einem angenommenen Fasten. Und für den Montag gibt es noch einen zusätzlichen Grund. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, an diesem Tag wurde ich geboren, zum Propheten ernannt und mir wurde an diesem Tag zum ersten Mal offenbart. Also gibt es, das ist ein Hinweis darauf, dass es auch mehrere Gründe und mehrere Anlässe geben kann für eine bestimmte Ibadah und warum wir sie vollziehen. Ein weiteres Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist das Fasten an 6 Tagen im Monat Shawwal nach dem Ramadan. Und man meint damit an irgendwelchen 6 Tagen von Shawwal, außer natürlich am ersten, weil das ist der Eid-Tag. Und diese 6 Tage von Shawwal müssen auch nicht hintereinander vollzogen werden. Man kann irgendwelche 6 Tage von Shawwal fasten. Und die Weisheit dahinter ist offensichtlich, dass man dadurch die Belohnung bekommt, wenn man Ramadan gefastet hat. Und 6 Tage von Shawwal erhält man inshallah die Belohnung, als hätte man das gesamte Jahr gefastet. Ebenso ist es Sunnah, dass man im Monat Muharram fastet, der erste Monat des Jahres. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass das Fasten im Monat Muharram das beste Fasten überhaupt ist, nach dem Fasten im Ramadan. Ebenso gibt es innerhalb des Monats Muharram 2 Tage, an denen es noch wertvoller ist zu fasten als allen anderen Tagen. Und das ist der sogenannte Tasu'a und Ashura-Tag. Tasu'a kommt vom arabischen Wort Tis'ah und bedeutet 9. Und Ashura kommt vom arabischen Wort Ashara und bedeutet 10. Und das ist der 9. und der 10. Muharram. 9.1. und 10.1. des islamischen Mondjahres. An diesen Tagen ist es auch besonders wertvoll zu fasten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darauf hingewiesen, dass das Fasten am 10. Monat von, am 10. Tag von Muharram inshallah eine Tilgung ist für alle Sünden, die man im vorigen Jahr gemacht hat. Dasselbe gilt für den 9. Tag von Dhul-Hijjah. Der 9. Tag von Dhul-Hijjah ist der 9.12. Das ist der Arafat-Tag. Denn am Arafat-Tag ist es überliefert worden, dass es auch Sunna ist, an diesem Tag zu fasten. Und da ist die Belohnung noch größer als beim Muharram-Tag. Und zwar hat der Prophet ﷺ sinngemäß gesagt, dass er sich erhofft bei Allah Azza wa Jal, dass einem dadurch die Sünden des vorangegangenen und des zukünftigen Jahres vergeben werden. Der Unterschied oder eine kleine Einschränkung gilt in Bezug auf das Fasten am Tag von Arafat. Wenn man nicht zu Hause, wenn man während der Hajj ist. Wenn jemand die Hajj vollzieht, ist es für ihn keine Sunna, dass er an diesem Tag fastet. Weil er sich in einer Ibadah befindet, die noch gewaltiger und wertvoller ist als das Fasten an sich. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag in der Hajj nicht gefastet. Die Sahaba haben extra das herausgefunden, indem sie ihm zu trinken gegeben haben, und er hat es getrunken. Und so wussten sie, dass er nicht gefastet hat. Und das zeigt, dass man nicht freiwillig fasten soll, wenn es einen davon abhält, etwas noch Besseres zu machen als das Fasten an sich. Denn das Verrichten der Hajj ist eine Angelegenheit, durch die man, wenn Allah dies angenommen hat von einem, wird man nach Hause zurückkehren wie am Tag, an dem die eigene Mutter einen geboren hat. Und nicht nur das vorangegangene Jahr und das zukünftige. Und wenn sie angenommen ist, bekommt man keinen wenigeren Preis dafür als das Paradies. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gefastet, damit es für uns auch keine Sünde ist zu fasten. Denn wenn wir fasten würden in Arafat, glaubt mir, die Leute würden sich hinlegen nachmittags und die Zeit nur überbrücken wollen, bis die Sonne untergegangen ist. Obwohl es der Tag ist, an dem man Dua machen soll und sich Allah subhanahu wa ta'ala durch Bittgebete nähern soll und öffnen soll. Ebenso ist überliefert worden, für die Eifrigen, die mehr fasten möchten als nur montags und donnerstags jede Woche, dass sie jeden dritten Tag fasten können. Im Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu ta'ala anhu. Und wenn jemand noch mehr fasten möchte, ist es ihm auch erlaubt, sogar jeden zweiten Tag zu fasten. Und das ist die beste Art und Weise, freiwillig zu fasten. Und das ist auch die Art und Weise, wie der Prophet Dawud, der Vater von Suleiman, zu fasten pflegte. Er fastete einen Tag und dann setzte er einen Tag aus. Dann fastete er wieder und setzte wieder einen Tag aus. Und das ist die beste Art und Weise, überhaupt zu fasten. Es gibt keine wertvollere als diese. Denn wenn man täglich fasten würde, so sagte der Prophet, hat der Prophet das verboten, hat gesagt, wer täglich fastet, hat gar nicht gefastet. Wer täglich fastet, hat gar nicht gefastet. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Scha'ban gefastet. Der Monat Scha'ban ist der Monat vor Ramadan. Und dieser Tag, dieser Monat ist natürlich ein Monat, in dem man sich vorbereitet auf den Monat Ramadan. Und deswegen gerade diejenigen Menschen, die sagen, mir fällt es schwer im Ramadan, im Sommer zu fasten, sie haben hier die ideale Möglichkeit, im Scha'ban sich das Fasten anzutrainieren. Und jeder von uns weiß, dass wenn sein Körper sich daran gewöhnt hat, dass er nur noch nachts isst und trinkt, dann schafft er das Fasten tagsüber mit links. Es gibt bestimmte Tage, an denen man nicht fasten soll. Das heißt, wenn wir sagen, dass man an diesen Tagen nicht fasten soll, dann entweder weil es haram ist oder weil es makruh ist. Das hängt dann von Fall zu Fall ab. Ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Das erste Beispiel, das in der überliefert ist, das Fasten am Freitag. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es für uns verboten, freiwillig am Freitag zu fasten, wenn man dadurch speziell nur am Freitag fasten wollte. Das bedeutet, sollte man nicht nur am Freitag alleine fasten, sondern vorher fasten oder nachher fasten, oder man fastet nicht vorher und nicht nachher, aber das geschieht nur alle zwei Wochen, weil man jeden zweiten Tag fastet, dann passiert es auf jeden Fall, dass man am Freitag auch einmal fastet. All das ist kein Problem. Gemeint ist, dass man nur den Freitag fastet und diesen Freitag quasi herauskristallisiert. Diesen Tag dadurch hervorhebt. Und deswegen sagte Juwayriya radiallahu ta'ala anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er einmal zu ihr am Freitag kam, während sie am Fasten war. Da sagte er, hast du gestern gefastet? Da sagte sie, nein. Er sagte, hast du vor, morgen zu fasten? Da sagte sie, nein. Dann sagte er, dann bricht dein Fasten. Insofern, wenn man Donnerstag hinzufügt oder einen Samstag hinzufügt, einen Freitag, es ist unproblematisch. Ein weiterer Tag, wo es heißt in manchen Überlieferungen, dass man an diesem Tag nicht fasten soll, ist der Samstag. Nach manchen Ulama, rahimahullah ta'ala, ist es auch verboten, am Samstag zu fasten, weil es darüber eine Überlieferung gibt. Allerdings ist diese Überlieferung unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala, umstritten. Umstritten bedeutet, manche haben sie akzeptiert und manche haben sie verworfen. Und sie widerspricht deutlich dem Hadith, den wir gerade eben gehört haben, von Juwayriya, radiallahu anha. Denn sie hat, da hat der Prophet sie ja gefragt, hast du vor, morgen zu fasten? Sagte sie, nein. Das bedeutet, dass wenn sie morgen, also am Samstag, vorhätte zu fasten, mit dem Freitag zusammen, wäre das kein Problem gewesen. Insofern, dieser Hadith widerspricht dem Hadith des Verbotes, Samstag zu fasten, und ist authentischer. Ist authentischer. Und eine Regel lautet, dass natürlich der authentischere Hadith dem umstrittenen Hadith vorzuziehen ist. Und selbst wenn dieser Hadith authentisch wäre, dann ging es eher darum, dass man diesen Tag hervorhebt. Ja? Ähnlich wie beim Freitag, dass man den Tag hervorhebt, dass man ihn fastet und an keinem anderen Tag fastet. Aber ansonsten, wenn man jeden zweiten Tag fastet und dann auf einen Samstag fällt, ist kein Problem. Oder wenn man freitags fastet und Samstag hinzufügt, ist kein Problem. Oder auch wenn der Samstag auf einen Tag fällt, wie zum Beispiel der 9. Muharram oder 10. Muharram oder Arafat-Tag oder ähnliches, das ist alles kein Problem, weil dann fastet man diesen Tag nicht, weil er Samstag ist, sondern fastet diesen Tag, weil es einen ganz anderen Anlass dafür gibt. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala. Ebenfalls verboten wurde uns zu fasten am zweifelhaften Tag. Der zweifelhafte Tag ist der Tag, an dem der Mond hätte gesehen werden können, wurde aber nicht gesehen. Und deswegen gehen wir dann davon aus, dass dieser zweifelhafte Tag, beziehungsweise es gibt erst die Nacht und dann der Tag. Ne? Das heißt, wir haben in der Nacht den Mond nicht gesehen, vor Ramadan. Deswegen gehen wir davon aus, dass der darauf folgende helllichte Tag kein Ramadan ist, sondern der 30. Schaban. Und das nennt man einen zweifelhaften Tag, weil er die Menschen in Zweifel bringt. Und weil dieser Tag zum Ramadan gehören könnte, nur man hat den Mond nicht gesehen. Der Mond könnte ja da sein, aber man hat ihn nicht gesehen. Und deswegen ist es auch verboten, an diesem Tag zu fasten, weil wenn man diesen Tag fasten würde, dann würde man fasten, ohne entschlossen zu sein in seiner Absicht. Das ist die Absicht dann eindeutig, ich faste, falls Ramadan ist. Aber so eine Unentschlossenheit in der Absicht führt zur Ungültigkeit der Ibadah, weil man nicht weil die Absicht, eine korrekte Absicht, ist Voraussetzung, Schart für die Gültigkeit der Ibadah. Manche sagen sogar ein Rücken, also Teil der Ibadah. Und wenn sie unsicher ist, unentschlossen ist, ist sie ungültig. Eine Ausnahme bildet, wenn man an diesem Tag des Zweifels aus einem anderen Grund fastet, als dass man sagt, ich faste ihn sicherheitshalber, weil es könnte Ramadan sein. Wie eine Person, die regelmäßig fastet, montags und donnerstags oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag, und dann fällt dieser Tag auf den zweifelhaften Tag. Dann auch in diesem Fall fastet er nicht, weil er zweifelhaft ist und von Ramadan sein könnte, sondern er fastet an diesem Tag, weil er gewöhnlich jeden zweiten, oder weil dieser Tag unter die Tage seiner Gewohnheit fällt. Ein weiterer Tage, die uns verboten worden sind zu fasten, sind die Eid-Tage. Und unter den Eid-Tagen, darüber haben wir vorhin schon, die Sache haben wir vorhin schon angesprochen, und zwar haben wir gesagt, dass nach dem Ramadan ist der erste Schawal ein Eid-Tag. Und das gleiche gilt nach dem Opferfest. Nach dem Opferfest gibt es einen Eid-Tag. Und zwar, der Opferfest ist am 9. Dhul-Hijjah und der 10. Dhul-Hijjah ist Eid-Tag. Die darauf folgenden Tage nennt man nicht Eid, sondern nennt man Tashriq. Nennt man Tashriq-Tage. An diesen Tashriq-Tagen sagt der Prophet, zu diesen Tashriq-Tagen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Fasten an den beiden Tagen, Entschuldigung, er sagte das Fasten an den, er sagte, die Tashriq-Tage sind Tage des Essens und Trinkens. Das heißt, quasi sind Feiertage. Und daraus haben manche Ulama, rahimahullah ta'ala, entnommen, dass man an diesen Tagen nicht fasten darf. Und andere haben gesagt, dass es makruh ist, fasten. Und andere haben gesagt, dass es für den Fasten, für den in der Hajj gilt und nicht für den außerhalb der Hajj. Wie dem auch sei, für uns gilt, an diesen Tagen fasten wir nicht. Es sei denn, man befindet sich in der Hajj und hat 10 Tage aufgrund der Pflicht, einer Pflichtverletzung nachzuholen. Und man möchte, die 3 Tage, die man noch während der Hajj zu fasten hat, fasten. Und die Zeit ist so eng, dass man nur an den Tashriq-Tagen fasten kann. Und deswegen bleibt eine, weil Allah sagte, dass man dann 3 Tage während der Hajj fasten soll und 7, wenn man zurückgekehrt ist. Oder beziehungsweise wenn man zurückkehren, man begonnen hat zurückzukehren. Und diese 3 Tage, wenn zum Beispiel du Tamattu Hajj gemacht hast und du musst ein Opfer leisten, Hadi, und dein Opfertier ist dir ausgerechnet in der Nacht zum Eid-Tag davongelaufen oder gestorben, und jetzt möchtest du es opfern, hast aber kein Geld und hast keine Möglichkeit, dann fastest du stattdessen 3 Tage während der Hajj. Am Eid-Tag kannst du nicht fasten, also bleiben nur noch der 11., 12. und 13. von Dhul-Hijjah übrig. In diesem Fall ist es aufgrund der Notwendigkeit erlaubt, für jemanden, der auf der Hajj ist, zu fasten. Aber ansonsten alle anderen, für sie gibt es keinen Grund, an diesen Tagen zu fasten. Und die letzte Angelegenheit ist, wenn jemand fasten will, aber dieses Fasten, diesem Fasten steht entgegen der Gehorsam einer anderen Person gegenüber. Allah subhanahu wa ta'ala hat manchmal einem bestimmten Menschen, einem anderen gegenüber auferlegt, ihm gehorsam zu sein. Wie zum Beispiel die Kinder den eigenen Eltern gegenüber. Insofern ist bei dem freiwilligen Fasten zusätzlich gilt, dass die eigenen Eltern nicht von einem verlangen, nicht zu fasten. Angenommen, der Vater braucht einen und er sagt zu dir, faste nicht, oder deine Mutter braucht dich bei einer bestimmten Arbeit und sie weiß, dass du durch dein Fasten geschwächt wirst, aber sie braucht dich im Geschäft, sie haben ein Geschäft oder sie haben ein Unternehmen und du sollst dort etwas lagern oder tragen oder fahren oder wie auch immer. In diesen Angelegenheiten, wenn die Eltern das dann einem nicht erlauben, darf man diesen Tag nicht fasten, beim freiwilligen Fasten. Und das gleiche gilt ebenfalls für die Ehefrau mit ihrem Ehemann. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau darf nicht fasten, wenn ihr Ehemann anwesend ist, es sei denn mit seiner Erlaubnis. Außer im Ramadan. Sie darf auch nicht jemanden in sein Haus lassen, wenn er anwesend ist, außer mit seiner Erlaubnis. Und der erste Teil ist der für uns entscheidende, außer im Ramadan. Warum? Weil im Ramadan Allah azza wa jalla hat das Pflichtfasten auferlegt, und dann, egal wer sagen würde, zu ihr faste nicht, ob das die eigenen Eltern sind oder Ehemann, es spielt alles keine Rolle, denn die Anordnung Allahs azza wa jalla geht vor. Und aus der Aussage, wenn ihr Mann anwesend ist, ergibt sich, dass wenn er abwesend ist, das heißt, sein Recht nicht davon abhängt, weil er auf Reise ist. Der Ehemann ist zum Beispiel 2 Wochen unterwegs und die Frau sagt, während mein Ehemann verreist, möchte ich fasten. Dagegen spricht nichts, weil das schränkt ihn auch in seinen Rechten in keiner Weise ein. Und wenn eine Frau vorhat zu fasten und ihr Mann nicht möchte, dass sie fastet, und sie deswegen das Fasten unterlässt, erhält sie doppelte Belohnung. Einmal dafür, dass sie ihrem Ehemann Gehorsam geleistet hat, und auf der anderen Seite erhält sie Belohnung, als hätte sie gefastet. Denn Allah weiß, dass sie gefastet hätte, wenn der Ehemann es ihr erlaubt und nicht verboten hätte. Und Allah azza weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.